1b. Fast jeder von uns stand in seinem Leben schon einmal vor der Entscheidung, bekannte Pfade zu verlassen und völlig neue Wege zu gehen. Das eigene Leben zu verändern, erfordert Mut und Risikobereitschaft. Denn dafür muss man den gewohnten Alltag und die eigene Komfortzone verlassen und wohlverdiente Sicherheiten aufgeben. Trotzdem ist der Wunsch nach Veränderung bei vielen Menschen groß. Wie zum Beispiel bei Nicole Schäfer-Röhn, Social-Media-Managerin aus Leipzig, die alte Routinen aufbrechen wollte. Ich bin ein sehr aktiver, aber manchmal auch super unruhiger Mensch. Ich mache immer 10 Sachen gleichzeitig und ich bin ständig online und in den sozialen Medien unterwegs. In meiner Arbeit wie auch im Privatleben. Vor 2 Jahren habe ich gemerkt, dass ich an meine Grenzen komme. Irgendwie ging es nicht mehr weiter. Ich war oft müde und erschöpft, hatte keine Lust mehr auf meine Arbeit und vor allem ging es mir mehr und mehr auf die Nerven, mich in den sozialen Medien zu engagieren. Es fühlte sich falsch an. Ich glaube, ich war nah dran an einem digitalen Burnout. Allerdings habe ich lange nicht gewusst, wie ich meine Situation ändern könnte. Kündigen wollte ich nicht, denn ich mag meinen Job ja auch. Also habe ich erst mal ein paar Monate so weitergemacht wie bisher. Irgendwann war meine Unzufriedenheit dann so groß, dass mir klar wurde, dass ich eine Entscheidung treffen muss. Ich habe bei meiner Chefin beantragt, dass ich ein Sabbatical nehmen kann, habe meine Wohnung in Leipzig untervermietet und bin 9 Monate durch die Welt gereist. Nicole Schäfer-Röhn fiel es nicht leicht, ihr Leben zu ändern. Und sie brauchte viel Zeit, um die Entscheidung zu treffen, sich eine Auszeit zu nehmen. Bei Artem Smirnov aus Ulm ging dagegen alles sehr schnell. Ich habe nach dem Abitur erstmal Wirtschaftsinformatik studiert. Das klang irgendwie logisch für mich, da ich mich schon immer für Wirtschaft interessiert und gern am Computer gearbeitet habe. Und meine Noten passten auch. Meine Eltern waren wahnsinnig stolz auf mich, da ich der Erste in unserer Familie war, der an die Uni ging. Die ersten 2-3 Semester ging alles gut. Dann kam die böse Überraschung. Plötzlich hatten alle Seminare einen krassen Fokus auf Informatik. Es ging dauernd um Algorithmen und künstliche Intelligenz. Wahrscheinlich war es naiv von mir, aber damit hatte ich nicht gerechnet. Ich stellte mir dann die Frage, wo und wie ich denn nach dem Abschluss gern arbeiten würde. Und es wurde mir klar, dieses Studium ist nichts für mich. Also habe ich mein Studium abgebrochen und nochmal neu angefangen. Jetzt mache ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Auch im Leben von Jens Breitmeier aus München gab es große Veränderungen. Er wurde Vater. Und auch er stand vor einer großen Entscheidung. Unser zweites Kind hatte sich angekündigt und diesmal wollte auch ich die Elternzeit richtig nutzen. Bei unserer Tochter war ich damals nur 2 Monate in Elternzeit. Das habe ich im Nachhinein bereut. Meine Frau war damals fast 2 Jahre zu Hause. Diesmal, bei unserem Sohn, wollten wir es anders machen. Wir haben die verschiedenen Möglichkeiten besprochen und uns entschieden, dass wir uns die Elternzeit teilen und für 1,5 Jahre gemeinsam zu Hause bleiben.